Ich kann keinen Puls mehr messen. Hast du dich selbst vergessen und aus den Augen verloren? Nur würde, könnte, hätte, Gedanken an der Kette, das Herz im Eisfach erfroren. Das Gefühl, dass es weitergeht, dass Frieden in dir wohnt, dass du dich selber wieder leuchten siehst, dass dieser Kampf sich lohnt. Das alles gibt es nur, wenn, wenn du lebst, wenn du über Grenzen gehst, die tiefen Schläge überstehst. Das alles gibt es nur. Jetzt wie neu geboren.